jeden Mittwoch zwischen 23 Uhr und 24 Uhr kommt immer der Funk. Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 4.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Alex aus Mannheim von der Band Mondo Guzzi. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Rudi. Und schönen guten Abend, liebe, werte Zuhörer all over the world. Und Hörerinnen, wohlgemerkt. Ja. Ja. Mann, meine Kinderschuhe. Viele Grüße aus der Quadratestadt Mannheim. An alle Zuhörerinnen und Hörer, wenn der Alex oder ich vergessen, Hörerinnen zu sagen, dann wirst du einen Schnaps trinken. So als Partyspiel. Wir hatten ja jetzt auch ein kleines Schnapsspiel. Wir haben zwar keine Schnäpse getrunken, aber ja. Ich habe leider gar keinen. Lustiger Fernsehabend. die Band, die ihr da gerade gehört habt, die so schön rummelodiös haben, die heißen Bad Drugs. Und wenn ich jetzt auch ihren Promotext gelesen hätte, den sie mir geschickt haben, dann wüsste ich auch, wo die Band herkommt. Ich kann es jetzt bloß erraten. Ich glaube, das war Bremen. Also die Band hat es nämlich echt fertig gebracht, ihren Promotext als App, als Excel-Datei zu schicken. Oh, schick. Ne? Ja. Praktisch. Was sagt der gemeine Mac-User zu Excel-Tabellen? Excel-Tabellen funktionieren natürlich auch auf dem Mac. Das ist natürlich. Ja, da funktioniert ja alles. Alles. Es funktioniert alles und vor allem funktioniert ja alles besser. So sieht's aus. Und allerdings eine Excel-Tabelle ist halt schon ziemlich verwegen. Sehr sachlich, finde ich. Ja, das sind halt die Spaßvögel, die meinen, Excel hat ja Tabellen und Tabellen kann man ja auch layouten. Also kann man dann in die eine Tabelle hängt man dann das Bild rein und in die anderen Tabellen schreibt man dann, wie die Leute an Instrumenten heißen. Und unten Ach, macht man die verschiedenen noch Spalten? Ja, genau. Und unten macht man eine ganz große Tabelle auf, da bricht man dann die anderen Tabellen auseinander und hat einen großen Platz und da kann man dann den Text reinschreiben, wir kommen zum Beispiel aus Bremen oder auch nicht. Das ist aber eine eigentlich ziemlich geile Idee, vor allem, weil wir wollen ja jetzt auch so langsam die Promomaschine anwerfen für unsere neue Platte. Ja, Excel-Tabellen sind der heiße Scheiß jetzt. Ja, da habe ich mir auch gedacht, das klingt eigentlich ganz gut und es hört sich irgendwie, wenn du sagst, es sei verwegen, das würde ja dann auch irgendwie so imagemäßig irgendwie uns nach vorne bringen. Aber ja, ich denke mal, wenn ihr jetzt noch auf den Zug ausspringen wollt, dann müsst ihr euch beeilen, weil ich denke mal, jetzt ist auf jeden Fall mal jetzt so, dass es jetzt, ja, jetzt so ist, es hier raus. Schon, jetzt ist es raus, raus. Ja, jetzt ist es über den Äther, ja, ja, genau. Jetzt macht das jeder. Ja, jetzt wird alles nur noch in Excel gemacht. Ja, das ist der neue heiße Scheiß, wie du schon sagst, und das ist jetzt noch geiler als Tape-Sampler, ja, rausbringen, genau, oder so. Ja. Ich habe sogar mal ein Bild gesehen, oder so ein Künstler, der malt Bilder, so ein japanischer Künstler, der malt so Blumenmotive in Excel. Also der legt dann die einzelnen Tabellen, färbt er dann ein. Und dadurch entsteht so ein Mosaik. Das sah sehr gut aus. Ja, das klingt total süß. Mhm. Da kann auch echt nur ein Japo draufkommen. Und das ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber egal. Also Blumen in Excel-Tabellen, scheiße. Grüße von Fleurop oder was? Ja, vielleicht. Virtuelles Fleurop in Excel. Geil. Die verwelken wenigstens nicht und man muss sie nicht gießen. Ja, und sehen auf jedem Monitor anders aus. Und jede Version wahrscheinlich von Excel sehen sie auch anders aus. Mhm. Schön, schön, ja. Aber auf dem Mac sehen sie auf jeden Fall besser aus als auf anderen PCs. Mhm. Und wenn man dann irgendwie so Tabelle anpassen macht, alle Tabellen anpassen und dann wird dann vielleicht so ein kleiner Drache draus. Man weiß es nicht. Bei den Japanern würde ich das auf jeden Fall vermuten, dass sowas passiert. Ja. Oder ein Koi-Karpfen. Warst du schon mal in Japan? Nee, leider nicht. Es würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich habe ja letztens irgendwie vor nicht allzu langer Zeit überhaupt mal mitbekommen, dass Tokio in der Zwischenzeit die offiziell größte oder einwohnerstärkste Stadt der Welt ist. Ja. Ich weiß noch, früher bei uns im Erdkundeunterricht war das irgendwie über viele Jahre und auch noch danach, als ich dann war das immer Mexico City. Also so offiziell, ich meine, es gibt bestimmt ein paar Städte, wo einfach noch nicht richtig nachgezählt wurde und die irgendwie so in ihrer Schätzung nochmal so 10 Millionen hinten dran sind. Aber ich glaube, Tokio ist schon irgendwie mal eine Reise wert. Also ich weiß nicht, ob man dann sagt, das war jetzt irgendwie der erholsamste Urlaub, aber interessant ist es bestimmt allemal. Ja, ich hatte ja mal hier die Julia, die hat ein Jahr in Tokio gewohnt und die hat da ausführlich in der Sendung berichtet, wie es dort war. Ja, die habe ich ja auch kennengelernt. Erstens habe ich die Sendung gehört, die fand ich auch ganz interessant. Die hat ja einiges zu erzählen gehabt. Ja, zumal sie auch Japanisch sprechen konnte. Und das ist eigentlich schon mal auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Vorteil. In der Tat. Ich hatte ja nur mal die Gelegenheit, irgendwie mal eine kurze Zeit in Shanghai zu verbringen. Und diese totale Sprachbarriere, die ist schon erstaunlich. Also wenn du außer Danke und Hallo und vielleicht ein kaltes Wasser bitte gar nichts hinkriegst und dich wirklich nur mit Händen und Füßen verständigst, das ist schon krass, weil da kann auch keiner irgendwie Englisch. Ich glaube, das ist in Japan vielleicht nicht ganz so schlimm. Die kriegen dann wenigstens noch ein paar englische Brocken raus oder verstehen ein paar. Aber das war schon abenteuerlich gelegentlich. Aber die waren alle sehr nett, haben immer gelacht. Ja. Wenn sie uns gesehen haben. Ja, ich weiß, immer gefreut. Ich weiß nur, als ich mal mit Zug nach Italien gefahren bin, da habe ich immer so aus dem Fenster geguckt und geguckt, wie der Bahnhof heißt. Und da stand da immer Uskita. Und da habe ich gedacht, nee, da will ich ja nicht hin. Jetzt bin ich natürlich vollkommen ignorant. Ja. Was heißt das? Was heißt das? Heißt Ausgang. Ich hab's mir gedacht, aber bevor ich mich mit gefährlichem Halbwissen aus dem Fenster lehne, frage ich lieber nochmal nach. Dann erst mal gemerkt, als dann der dritte Bahnhof auch irgendwie noch Uskita hieß. Und dann habe ich gesagt, ne, das kann wohl nicht die Stadt sein. Ja, wohin wolltest du? Wo warst du da? Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Das ist schon lange her. Wo wollte ich da hin? Irgendwo da. Die Pampa halt, ne? Ja, wenigstens hast du dann irgendwann einen Ausgang gefunden. Ja. Das ist schon mal was. Ich bin nicht zu weit gefahren, auf jeden Fall. Ja. Ja gut, wie machen wir weiter? Ja, wie machen wir weiter? Wir können deine Band vielleicht vorstellen. Ja gut, wir haben es ja schon vorher drüber gehabt und ich bin ja eigentlich überhaupt, was meine Band vorher, geht, ja auch eher bescheiden. Vorher gilt nicht, weil vorher war die Sendung noch nicht on air. Wie, vorher ging nicht? Ja, vorher haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten. Da war die Sendung noch gar nicht. Wir haben uns zwar hier so über unterhalten, aber. Nein, das ist richtig. Nein, aber ich. Ja, das. Ja, Entschuldigung, ja. Ich nehme natürlich Sachen vorweg, die Zuhörerinnen und Hörer nicht wissen können. Aber ich finde es eigentlich nicht besonders cool, irgendwie als Mitglied einer Band in deiner Sendung aufzutauchen und dann am besten 10 Stücke der neuen Platte zu spielen und die ganze Zeit nur über meine Band zu reden. Das ist aber natürlich jetzt insofern ein bisschen notwendig geworden, weil du ja vor 2 Wochen maßlos gelogen und betrogen hast in Hinsicht und meine Band Gerüchte in die Welt gesetzt hast, die einfach untragbar sind und die müssen einfach jetzt mal irgendwie so eine Art Gegendarstellung erfahren. Ja, und ruckzuck habe ich nicht so Sendung. Klasse, oder? Hat alles klappt, alles funktioniert. Ja, eigentlich wollte ich ja schon letzte Woche, damit es zeitnah geschieht. Ja. Aber naja, gut, jetzt habe ich mich halt die Woche reingezeckt und dann lass doch einfach mal einen Song laufen und dann räumen wir mal mit ein paar Vorurteilen und Gerüchten und Lügen über Mondo Guzzi auf. Alles klar, machen wir das so. In Your Eyes spielen wir? Gerne. Ja, von eurer nagelneuen Platte, die bald auf dem Markt ist, ne, oder? Nein, der Release ist schon durch, ja. Und sie müsste auch schon bei Flight 13 erhältlich sein, die Online-Distribution läuft. Und ansonsten gibt es sie natürlich in Mannheim in ausgesuchten Läden und Kneipen zu kaufen. Ja. So schaut's aus. In Your Eyes, ab dafür. Ja, Mondo Guzzi. Mondo Guzzi. Du hast jetzt gerade dein eigenes Lied ein bisschen versaut durch deine Hintergrundgeräusche, habe ich gerade gemerkt. Ich hatte keine Hintergrundgeräusche. Ja, oder war das so die Aufnahme oder was? Da plötzlich nein. Ich habe das selber gemerkt. Ich dachte, du hättest es verhunzt. Da hat es irgendwann mal so gekratzt. Dann hatten wir wie so eine Rückkopplung oder irgendwas. Scheißegal. Ich meine, dein Progo-Radio. Aber wenn du ein cleveres Kerlchen bist, kannst du das Mikrofon ausschalten. Ne? Da gibt es so Mikrofon-Stummschalter. Dann kriege ich es wieder nicht rechtzeitig eingeschaltet. Dann haben wir den Salat. Dann lassen wir es lieber. Lassen wir es lieber so, wie es ist. Ja. Ja, dann verhunze ich dir die nächsten Songs auch noch. Pass auf. Ja, genau. Aber ich war echt ganz still. Ich hab nicht mal mitgesummt. Aber du hast gehört, ne? Ich hab das auch gehört, aber ich dachte, das sei vielleicht einfach irgendwie nur eine atmosphärische Störung, die meinen Kopfhörer oder irgendwie sowas beeinträchtigt. Aber nein. Aber Krach ist doch gut. Ich meine, das passt doch dann. Das passt, ja. Wir sagen einfach, das wäre Absicht. Genau, das war vollkommene Absicht, damit wir die Bad Drugs, die klangen jetzt auch nicht so sauber. Oder? Die machen ihre Promotexte mit Excel, also sag nicht, dass die nicht sauber klingen. Ja, klingen und Promotexte. Ja. Promotexte klingen ja nicht. Dachte ich bisher. Ja, aber egal. Wir können mal was aus der Rubrik erzählen. Ja, jetzt mal zu den Lügen. Ja, zu genau, den Lügen. Zu Lügen. Also, ich meine, erstmal hast du gesagt, wir hätten nur 25 Lieder. Ja, obwohl es uns irgendwie schon 100 Jahre gibt. Ja. Was in der Tat so ist, also es sind nicht 100 Jahre, aber es sind schon über 10 Jahre, die es uns gibt. Eine Null habe ich halt ausgesehen dazu gelogen, eine Null. Also ja, nee, das ist ja eigentlich nichts. Du weißt, was ich... Ja. Ja, oder du hast eine Null weggelassen, weil wir haben nämlich 250 Lieder. oder sowas in der Art. Nein, nein, aber es sind auf jeden Fall mehr. Und das, ich meine, das liegt natürlich auch schon in der Zeit, die es uns gibt, begründet. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit unkreativ und untätig sind, weil wie du auch richtig behauptet hast, spielen wir oder proben wir wirklich fast jede Woche. Ja. Weil wir eigentlich sekündlich mit dem nationalen bis internationalen Durchbruch rechnen und deshalb immer tipptopp in Form sein wollen, um sofort loslegen zu können, ja, unsere dreimonatige Welttournee oder sowas irgendwie durchziehen zu können, ohne jetzt nochmal irgendwie sagen zu müssen, wir brauchen jetzt erst nochmal 2 Wochen, nee, wir können morgen gleich los, wir können morgen in den Flieger steigen und in Japan spielen, zum Beispiel. Ja, und wir können auch mehr als 25 Songs und wir haben auch schon außerhalb Mannheims gespielt. Im KW Zentral. Wir haben auch in Heidelberg gespielt und das ist schon klar. So viel Zeit muss sein, mein Lieber. Ja, genau. Ja, und seit wir unsere Fußfesseln los sind, dürfen wir auch das Haus wieder verlassen. Ja? So schaut es nämlich aus. Von wegen, sauber. Was hast du noch alles zusammengelogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Erinnerst du dich noch dran? Es war echt ein Haufen Krütze. Nee, das mit Erik stimmt auch nicht, dass er da irgendwie, oder war das der andere von eurer Band, der da diese Badezusätze vertreibt. Ja, diese Kräuterbadezusätze vertreibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir, dass der ein oder andere in der Band ein passionierter Vollbadnehmer ist. Aber dass er Badezusätze vertreibt, beziehungsweise irgendwelche rechtlichen Grauzonen nutzt, um unter dem Deckmäntelchen der Badezusätze irgendwelche noch nicht illegalen Mittelchen zu vertreiben, auch das stimmt nicht. Wir stehen mit beiden Füßen auf dem gesicherten Boden der Legalität. Das ist gut. Ja. Dann werde ich ja mal. Wir lassen uns auch so viel zu den Hausaufgaben. Wir lassen uns auch nie wieder irgendwas zu Schulden kommen, dass wir wieder Fußfesseln tragen müssen. Das ist gut. Ja, dann werden wir das mal aus der Welt geschaffen, dieses üble, böse Gerücht, wer es auch immer in die Welt gesetzt hat. Ich habe es ja auch bloß im Internet gelesen und das Internet lügt nie. Ich weiß ungefähr, wer es war. Okay. Aber soll ich das sagen? Nee. Keine Namen. Ich werde jetzt niemanden via vor Millionen Publikum von Zuhörerinnen und Zuhörern diffamieren. Das ist gut so. Mhm. Ja, soll ich mal musikalisch hier was weiter noch einen drauflegen hier? Was heißt noch drauflegen? Da kann doch jetzt eigentlich gar nichts mehr kommen, stimmt, oder? Stimmt, eigentlich nicht. Außer die Band, die du beinahe gesehen hättest am Samstag. Oh ja, stimmt. Das hatte ich mir ich hatte ja zusammen mit Eisenpimmel gesehen, auch in Wiesbaden im Schlachthof in der Räucherkammer. Und fand die ganz, ganz knorke. Also ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Hast du die schon live gesehen, Front? Ja, habe ich schon live gesehen. Ja, also ich hab mit den Jungs da noch ein bisschen gebabbelt. Die waren nicht richtig gut, auf dich zu sprechen. Die haben gesagt, irgendwie hatten sie das Gefühl, du magst die nicht. Das sagt er mir jedes gesagt, Mal. Ja, das ist so ein Trick von dem. Das ist der Sänger, der heißt, der schreibt auch das Fernsehen irgendwie, der gestreckte Mittelfinger oder sowas. Wie heißt der? Falk. Falk Fatal heißt der Sänger. Ja, den stimmt. Den habe ich letztens in Wiesbaden wieder getroffen, wo ich da mit Chefdenker auf Tour war. Mhm. Und da habe ich den wieder getroffen oder er hat mich erkannt oder so. Und dann kam er wieder ins Gespräch und dann hat er auch schon wieder angefangen irgendwie. Aber das sind irgendwelche alten Geschichten, die er mal aufwärmen will, auf die ich gar nicht eingehe. Die haben ja auch ein bisschen gegrinst. Aber lass die mal laufen, dann erzähle ich, dass ich nicht auf dem Konzert war und mache ein bisschen Werbung für die. Genau, die neue Platte, nagelneu, jetzt gerade eben frisch von ihrer Bandcamp-Seite illegal runtergeladen. Das geht nämlich. Also ich kann es, jemand anders, alle anderen können es nicht, ich kann es. Das Lied heißt, zu Promotion-Zwecken ist das bestimmt okay und da sind sie auch nicht böse. Nee, genau. Ich kaufe mir die Platte, wenn ich ihrer angesichtigt werde, versprochen. Und du schickst mir den Download-Code bitte. Also, Front mit dem Lied Provinz. Let's go. Ja, das ist die nagelneue Platte von, also ein Lied Front. Von der nagelneue, was? Vorhand? Front. Von Front, ja genau. Und die Platte heißt ST, ich glaube, das heißt auch dann Same. Das heißt Same Title, glaube ich. Same Title, ja. Dann heißt die, dann ist es die Platte Front von der Band Front. Genau. Haben Unsere Platte heißt nämlich originellerweise 3, römisch 3. Ja, oder III heißt sie, genau, ja. Die heißt III. Sonst echt voll, haben wir uns lange drüber Gedanken gemacht. Hm. Es ist auch in der Tat die dritte. Habt ihr nochmal Glück gehabt, ja? Ja. Eigentlich hätten wir voll rumprallen sollen und sie 12 nennen oder so. Keine Ahnung. Ja. Ja, ihre besten Hits, the greatest Hits oder sowas. Gab es ja alles schon. Ja. Das gab es ja schon. Aber so richtig flunkern, das wäre eigentlich schon ganz okay gewesen. Mhm. Ja, wie damals mit unserem ersten Fanzine, das wir gemacht haben, das Niveau, das wir wieder an Ausgabe 14 angefangen haben. Ernsthaft? Ja. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Das haben wir aber nie aufgelöst. Ich habe noch ein paar Ausgaben rumfliegen. Ja, das war das in dem Nivea-Design. Genau, ne? Das haben wir nie aufgelöst. Ja, ja, aber ich war am Samstag nicht auf der Release-Party von Front. Oder Front wird wahrscheinlich deutsch ausgesprochen, sie singen ja auch deutsch. Aber als anglophile Menschen sind natürlich geneigt, das so ein wenig Englisch auszusprechen. Ja, schade, aber ich war einfach ein bisschen zu kaputt. Mhm. Das tut mir sehr leid. Ich, wie gesagt, seit dem Eisenpimmel-Konzert, wo die Vorband gespielt haben, und sie mir sehr gut gefallen haben, hatte ich mir das fest vorgenommen. Es war eigentlich irgendwie schon dick im Kalender markiert. Und naja, so ist das mit tollen Vorhaben. Aber dank deiner Internetkenntnisse konnten wir wenigstens illegal was runterladen und trotzdem die Platte ein wenig promoten. Die sind gut, die Jungs, geht auf die Konzerte. Also nicht wie ich, nicht alles irgendwie immer verpennen oder zu müde oder zu kaputt sein oder es ist zu kalt draußen und es regnet ein bisschen. Sondern hingehen, die sind wirklich gut und live, ehrlich gesagt, finde ich auch noch ein bisschen knackiger und schöner als auf Platte. Wobei mir das Lied jetzt ganz gut gefallen hat auch. Ja, ich war samstags auf Konzert, aber es waren 3 Bands gespielt. Und war ich das kann das scheiße Minelli-Ding? Da war ich so mit einem halben Fuße drin. Mhm. Mit dem anderen Fuß war ich dann nebendran auf dem Konzert gewesen und da haben die anderen... Im Etablissement. Ja. Nein, halt jetzt. Nee, privat. Ja, ja. Und da haben Underparts gespielt. Eine Band aus Köln. Die kann ich mich noch dran erinnern, ja. Ja, sagen wir mal so, ich war halt wieder mal gut dabei und das Publikum war super und alles war super und alles hat Spaß gemacht, aber so meistens ist ja die Aufmerksamkeitsspanne dann immer eher gering. Ja, was heißt immer eher gering? Ich meine, wir haben da ja auch gemeinsam schon ein Konzert gesehen und da waren wir schon aufmerksam. Wir haben es in uns aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Also ich kann mich fast an alle Bands erinnern. Ja, wer waren das? Der schöne Hubertz, der Klaus Lager hat gespielt. Ah ja, stimmt. Und die Nerven. Waren es Nerven oder die Nerven? Ja, ich glaube, die Nerven waren es. Und das andere war Köter. Genau. Stimmt. Ja, Köter, Klaus ja. Köter. Klaus Köter. Ja. Damals war es aber noch nicht eine Privatveranstaltung. Etablissement, ja. Und was hatte ich von Scheiße Minelli weggetrieben? Weil die finde ich eigentlich ganz geil. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie die Underparts waren und du kannst mir auch nur noch irgendwie bruchstückhaft schildern. Ich glaube, das waren ganz profane Gründe. Das Bier war halt einfach bei den anderen billiger. Oh ja, das ist tatsächlich ein profaner Grund. Ja. Darf man bei Privat jetzt eigentlich auch drinnen rauchen, wenn das privat ist? Sag mal so, ich mach's eigentlich. Ja, ich mach's eigentlich eher, also nicht so gerne, aber ich mach's, irgendwann muss man halt mal rauchen. Aber ja, das verstehe ich ja. Und es geht ja auch um den Freiheitsgedanken. Ja, ja, ich bin ja immer noch ein bisschen enttäuscht. Wie Freiheit des anderen und so, ne? Weißt du ja Bescheid, ne? Ja, scheiß drauf. nein, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht von der rigorosen Raucherpolitik in NRW. Ja? Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich gedacht, das sei das Bundesland, bei dem ich es als letztes erwartet hätte. Ja, weißt du, bei Bayern, dass die ja irgendwann mal so knallhart durchgreifen und sogar auf ihrem bekackten Oktoberfest da irgendwie nicht rauchen und so. Das hat mich nicht überrascht. Aber NRW? Bitte? Köln? Was machen die da am Karneval? Da rauchen sie wie die Schlote. Ohne Scheiß. Also habe ich mir sagen lassen. Auch in den Kneipen, oder? Ja, logisch. Klar, in den Kneipen. Ja, da dürfen sie dann wieder so. Ja, genau. 3 Tage lang. Ja, nee, da ist eh alles scheißegal. Da geht es dann. Ja, ist auch irgendwie ungerecht, oder? Ich finde eigentlich genau an den 3 Tagen sollte man das mal wirklich knallhart durchsetzen und dafür die restlichen 362 in Schaltjahren 363 oder was weiß ich, sollte man da mal echt alle Augen zudrücken. Ja, das ist ja, doch kein Rock'n'Roll, oder? Ja, natürlich nicht. Aber es ist, vor allem, ey, es hat sich du, jetzt auch schon so eine Kultur entwickelt. Ist dir auch aufgefallen, dass du dann immer riechst, wie dein Nachbar muffelt, wenn da nicht geraucht wird? Ja, das ist eklig, klar. Ja, das ist viel ekliger als ein Raucher. So viel zur Freiheit, die des Nächsten einschränkt. Ja, da hast du schon recht. Also da kann ich dir nicht widersprechen. Mit einer Flasche Febreze, um meine nähere Umgebung einzunebeln. Ist noch nicht zum Aushalten. Ein paar hier. Duftbäume unter den Achseln. Wunderbaum, ja. Genau. Vanille. Ja. Da hätte ich noch was Schönes. Ein schönes was Lied. Was Schönes, ja. Was Musikalisches meinst ja, du? Ja, ich überlege gerade. Burning Lady, die spielen nämlich, jetzt haben jetzt zugesagt, habe ich das nicht, ich komme mir jetzt gerade vor, als hätte ich das geträumt oder hätte ich das in der letzten Sendung schon gespielt, weil dann brauche ich es jetzt nicht mehr spielen. Burning Lady, keine Ahnung, geh doch mal auf die Playlist Burning von der Lady. Ich gehe mal auf www.pogoradio.de, das sieht man nämlich, was auf der, ist in der letzten Sendung gespielt worden ist. Nee, in der letzten Sendung ist es nicht gespielt worden, in der vorletzten Sendung, aber das ist scheißegal, weil die Leute haben es dann eh wieder vergessen. Nee, ist es auch nicht gespielt worden. Also spiele ich es jetzt, nämlich die Burning Lady, eine Band aus Frankreich, aus Lille. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das Wort Lille gesagt habe im Radio. Hast du wahrscheinlich schon mal Burning Lady gespielt. Die einzige Band aus Lille. Ja, aus Lille. Aber jetzt gerade zum Fleiß, nicht zur Strafe, sondern zur Übung spiele ich das Lied jetzt gerade vielleicht eventuell nochmal. Das heißt Story of My Scene. Und die spielen, ist es auch so gut, dass man es nicht oft genug hören kann. Ja, genau. Die spielen am Back to Future, haben sie zugesagt. Und die würde ich doch schon gerne mal sehen. Ja, spielen wir das Lied. Jo, die Band aus Lille. Genau, aus Lille in Frankreich. Und jetzt mache ich mir noch ein Chollet, wie der Franzose sagt. Ne? Bon Appetit. Anywhere. Ja, das war ein Burning Lady. Und ich war es nicht. Ich hab das nicht gemacht. Ich war das nicht. Ja, doch, natürlich. Mein Mikro ist aus. Wenn mein Mikro aus ist und ich höre dich ja die ganze Zeit und ich sehe dich ja auch. Wie ja gut, ich hab mir eine Zigarette gedreht und gar nichts gemacht. Ich war ganz Feuerzeug lautlos. Angemacht. Vielleicht dieses, hast du ein Elektrofeuerzeug oder eins mit Dings? Eins mit Dings, mit Feuerstein. Ah ja. Vielleicht gab es also, dadurch elektromagnetische Schwingungen, die sich auf dein Mikrofon übertragen haben, ich weiß es nicht. Vielleicht spinnt auch mein Herzschrittmacher. Ja, vielleicht. Meine elektronische Fußfessel. Genau. Die funkt immer. Ja, genau so. Oh, der Kübel ist ja, wieder einen halben Meter bewegt. Ja, genau. Der zappelt wieder über Gebühr rum. Ach ja, was mir gerade wieder einfällt, weil du ja mal, weil du vorher wissen wolltest, was so in meinem Leben so passiert, in meinem erbärmlichen. Ich wollte am Samstag, habe ich den Partyraum hier im Hochhaus, in dem ich wohne, da, wo auch die höchste Punkrock-Sendung der Welt ausgestrahlt wird. Da mal im 31. Stockwerk gibt es da einen Partyraum, den ich allerdings noch nie sehen durfte. Auf jeden Fall habe ich den angemeldet für nächsten Samstag, um da eine absolut geile Party zu machen, zusammen mit der Janina, weil die da Geburtstag hat und die hat nicht gewusst, wo sie Party machen sollen. Da habe ich gesagt, ja, kann man doch hier machen. Da gibt es so einen Partyraum, den man anmieten kann. Oder nicht mal anmieten, da muss man einfach nur Kaution bezahlen, dann kann man den frei benutzen. Und dann kann man dann über ganz Köln, über alle Dächer bis, was ich, wohin gucken. Und bis nach Düsseldorf. Nee, es geht in die andere Richtung. Also dann wahrscheinlich eher Richtung Bergisches Land oder sowas. Ja. Und oder Bonn oder so. Keine Ahnung. Schön. Ja. Oder da, wie heißt das Ding? Winterberg oder Winterweiler oder. Nee, egal. Auf jeden Fall kann man halt weit glotzen. Ich habe es leider nicht sehen dürfen und ich werde wahrscheinlich auch nicht mal in den Genuss kommen, weil nämlich letzten Samstag haben da andere Leute drin gefeiert. Und jetzt müssen sie das Ding erstmal renovieren, dass es dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr benutzbar ist, weil sie die komplette Deckenverkleidung rausgerissen haben, die Klotüren eingetreten und sonstige irgendwelche Dinge halt zerstört haben. Das ist immer schlimm, diese in diesen Hochhäusern, da wohnt wirklich der Bodensatz der Gesellschaft. Und das ist immer das Gleiche. Ja, und ich. Diese anonymen Wohnbunker. Da denken dann alle, sie könnten tun und lassen, was sie wollen und könnten sich benehmen, wie sie wollen. Ja, genau. Das ist Sauerei. Sauerei. Aber vielleicht ist gar nicht schlecht, ja. Da musst du nicht die Bierkästen 28 Stockwerke hochtragen. Muss ich auch keine Angst um meine 150 Euro Kaution haben. Ja, auch das. Ja. Ja, nee, und dann, was war noch? Ah ja, genau. Dann habe ich die letzten paar Tage habe ich einem Kumpel geholfen beim Umzug, der auch in einem Hochhaus wohnt. Der wohnt allerdings in einem richtig assi Hochhaus hier in Köln. Und zwar im Westcenter. Und da hat er jetzt endlich, nach langem, hat er mal eine neue Wohnung bekommen, weil er aus seiner irrtümlich irgendwie rausgeflogen ist. Und da hat er die ganze Zeit beim Kumpel gepennt. Und jetzt hat er wieder eine zugesichert bekommen. Und die war dann nach langem Hin und Her dann endlich frei, weil der Handwerker endlich draußen war. Da kommt man in die Wohnung rein. Und dann ist das Badezimmer frisch gekachelt. Das Klo steht in der Badewanne und das Loch, wo das Klo eigentlich so drauf gehört, war zugekachelt. Also der hat jetzt eine Wohnung ohne Scheißhaus. Und da haben wir gemeint, ja, pingel doch ins Waschbecken. Ja, schön und gut. Aber der Ablauf dieser Krümmer, ne, der war halt da mit Paketband irgendwie so umwickelt. Oh, ja. War ein guter Handwerker. War das zufälligerweise der Handwerker, der in der Finlohr über dir gewohnt hat? Wahrscheinlich, ja. Der hat jetzt einen neuen Job. Ja. Ja, aber erklär mir mal bitte, wie fliegt man irrtümlich aus einer Wohnung? Irrtümlich nicht die Miete bezahlt? Nee, oder? Seine Mitbewohnerin, der Mietvertrag lief auf zwei Leute und seine Mitbewohnerin wollte aus dem Mietvertrag aussteigen und die hat ihn dann irgendwie so komisch aufgesetzt und hatte gemeint, ja, hier unterschreibt und er halt hat halt einfach unterschrieben und dann war es halt so, dass der komplette Mietvertrag halt dann plötzlich weg war. Mhm. Ja. Das nennt man in Köln irrtümlich, okay. Ja, irrtümlich dumm halt. Das aber ist so. Man soll nicht auf jemanden treten, der schon am Boden liegt. Das ist richtig, aber lesen hilft. Ich habe ihm auch schon eine Anzeige rausgesucht. Er kann hier gerne. Hier, zum gleichen Preis kriegt er hier eine bessere Wohnung. Hier im tollen Herkules-Hochhaus, habe ich schon gesehen. Und da könnte er hier einziehen. Das wäre toll. Und wenn er noch. Achso, du meinst nicht in dem Assi-Wohnhaus. Und wenn ich, ja genau, dass er da mal rauskommt. Und wenn ich dann noch 500 andere Leute finde, die Bock haben, im Hochhaus zu wohnen, dann ist es ja, wird es dann hier richtig gemütlich. Dann wird das auch mit dem Partyraum nicht mehr so. Nö. Dann wird der nicht mehr so übel zugerichtet. Und nee, man kann in der überdimensionierten Nasszelle auch gerne mal Leute treffen. Genau, da kann man, dann braucht man sich auch, dann pinkelt auch keiner mehr ins Schwimmbecken. Ja. Ja. Weil die Siphons nicht mehr mit Paketband umwickelt sind. Ja. Ja. Sag mal, Rüdi, was würdest denn du eigentlich nie in deinem Leben machen? Das ist eine gute Frage. Die stelle ich ja gerne meinen Gästen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welche Dinge würdest du nie mehr machen oder würdest du niemals machen? Ja, ja, ich weiß, es wird... Auch außerhalb der Sendung unterhalten wir uns ja gelegentlich. Und da müssen wir deine Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich aufklären, dass du sowas im Vorfeld gerne mal abfragst, dass ich mich vorbereiten sollte, dass eventuell diese Frage käme. Und eigentlich fällt mir da jetzt nicht so richtig viel ein, außer irgendwelchen ganz profanen Dingen, gar nicht so interessant sind, ja, eher so in so fortgeschrittener Stunde vielleicht mal zu erzählen, irgendwie in trauter Zweisamkeit nach dem Genuss einiger Schörchen oder sowas. Keine Ahnung, aber hat nicht mal irgendein weiser Mann, war das nicht Mark Twain, gesagt, dass man eher die Sachen bereut, die man nicht getan hat, als die, die man getan hat? Deshalb weiß ich nicht genau, was ich niemals wieder tun würde. Aber eine Geschichte ist mir tatsächlich eingefallen, und zwar, was ich nie wieder tun würde, ist, mir aus Scham oder falscher Rücksichtnahme auf andere Partygäste auf hochfrequentierten Klos auf Partys nicht zu scheißen. Jetzt komme ich ins Grübeln. Das Ganze ist alles irgendwie noch ganz locker, solange man sitzt. Ja. Aber wenn man sich dann zu Fuß auf den Heimweg macht, kann sich das echt zu einer Katastrophe entwickeln. Ja. So geschehen mal auf einer Party eines gemeinsamen Bekannten. Hast du ihm eigentlich schon zum Geburtstag gratuliert oder sollen wir das mal gemeinsam jetzt hier über die Sendung machen? Ja, wir fangen jetzt aber nicht an zu singen. Nein, nein, wir fangen auf keinen Fall an. Aber der Richard sei hiermit heiß gegrüßt. Ja, genau. Also wir können den Namen auch ruhig nennen. Das ist der Richard und wir grüßen ihn und haben seinen Geburtstag vergessen und er hört, glaube ich, die Sendung auch regelmäßig. Ich habe sogar angerufen, aber vergessen danach nochmal anzurufen, weil er nicht zu Hause war. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Gute. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei und das nicht gesungen. Ja, auf jeden Fall hatte der Richard, ich weiß nicht, du kennst ja auch noch früher seine Partys, der hatte ja diese Angewohnheit, zum Beispiel Bier in der Badewanne kalt zu stellen. Ja. Ja, also was erstens nicht klappt und zweitens dann den Effekt hat, dass da eh andauernd jemand reinlatscht. Ja. Und irgendwie musste ich kaum dort angekommen, ja irgendwie tierisch kacken. Und ich habe gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht bringen, weil da kommt andauernd jemand rein und das ist irgendwie unhöflich und so weiter und irgendwie halte ich es schon aus. Der Effekt war dann tatsächlich, und ich meine, ich glaube, das ist eine der Geschichten, die deine Zuhörerinnen und Zuhörer gerne hören, habe ich es dann tatsächlich geschafft, irgendwie bei ihm dann die Bude zu verlassen, nach Hause zu laufen und alles ging gut. Und als ich dann unter größten Schmerzen und Krämpfen bei mir zu Hause an meiner Haustür ankomme und den Schlüssel ins Schlüsselloch stecke, habe ich mir in die Hose gekackt. Also ich würde diesbezüglich keinerlei Rücksicht mehr auf andere Partygäste, Gastgeber und auch auf meine eigene Scham nehmen. Oh Mann, ja. So, das musste jetzt mal raus und ich dachte, das sei nach dem verpassten Geburtstagsgrüßen doch vielleicht ein kleines Anekdötchen, das selbst der Richard nicht mal weiß. Das habe ich noch nie erzählt. Ja. Das ist jetzt quasi eine Premiere vor Millionenpublikum. Da habe ich mal richtig die Hosen runtergelassen. Ich finde, das gilt eigentlich für 5. Ja, okay, das kann man so stehen lassen. Ja, super. Also, hättest du lieber damals die Hosen runtergelassen, ne? Wie bitte? Hättest du lieber damals die Hosen runtergelassen, rechtzeitig. Da hast du aber recht, ja. Ja. Ja, aber dafür gibt es ja Erwachsenenwindeln. Apropos Erwachsenenwindeln, ich habe ja heute meinen ersten Schultag gehabt. Ja, der Rüdi drückt die Schulbank. Man lernt nie aus. Ja. Und man lernt fürs Leben. Man kann so alt werden wie eine Kuh, man lernt immer dazu. Und man kann auch einem alten Hund noch neue Tricks beibringen. Schauen wir mal. Ja. Jetzt hab ich wieder so ein Echo drauf, als hättest du irgendwelche Boxen an. Ich habe nichts an. Ja. Naja, ohne egal. Ohne Scheiß, ja. Ich mache das doch nicht. Das würde ich, wie gesagt, eines der fünf Dinge, die ich nie tun würde, wäre bewusst und mutwillig deine Sendung sabotieren. Ja, klar. Nee, ich halte während der Lieder meine Fresse, damit ich keine Störgeräusche mache und echt Hand aufs Herz. Ja. Komm, ja, lass mal Musik laufen und dann löchern wir dich mal, wie dein genau, erster Schultag war. Ich hätte genau. ja gerne eine Schultüte geschickt, aber ich kam nicht dazu. Ja. Mit ein paar Gummibärchen drin und so. Jetzt bin ich etwas überfragt, was könnte man jetzt spielen? Ah ja, ich habe noch vorgehabt, die Terrorgruppe zu spielen, weil die ja wieder auf Tour gehen, also die spielen auf dem Ruhrpott-Rodeo, obwohl sie eigentlich Stock und Bein geschworen haben, dass sie nie mehr wieder sich reunieren, weil sie das total doof finden. Aber die haben wahrscheinlich das Billing der letzten 5 Jahre gesehen und haben gemerkt, dass da irgendwie jeder Ü50-Typ sich wieder auf die Bretter, die Welt bedeuten, schwingt. Nee, ich glaube, das war eher... irgendwie noch immer noch ganz gut abgefeiert wird und dann passt es schon. Ja, ich denke mal, das war eher so das Ding, dass sie irgendwie gemerkt haben, es sind so viele Leute da draußen, es ist wirklich so, dass die irgendwie so verblendet von der Vergangenheit irgendwie denken, ah, die will ich wieder sehen, weißt du, also es sind eher so die Fans eigentlich oder die sie damals vielleicht verpasst haben, die dann nur noch die Platten gehört haben und die so viel Tolles gehört haben, dass die jetzt irgendwie das, die haben ja wirklich danach gelächzt, ne? Und da will man sich halt auch nicht unbedingt bitten lassen, ne? Und dann denkt man halt auch, hey, was soll's, ne? Ja, aber das ist ja, das haben wir uns, glaube ich, auch schon in deiner Sendung öfter drüber unterhalten, dass der gemeine Punkrocker an sich ja irgendwie der reaktionärste und konservativste Sack aller Zeiten ist. Der sagt, hey, pass mal auf, hast du die Band schon gehört? Die sind voll geil, das ist der neue heiße Scheiß. Ja. Die klingen genau wie 1977. Ja. Ja, ich habe sie eigentlich in den 90ern, die Terrorgruppe, oft genug gesehen und ich fand sie damals auch geil und so weiter und die Jungs sind auch absolut super lieb und nett und toll und klasse, aber ich muss mal jetzt nicht mehr wieder so ein Revival reinziehen. Also ich muss es nicht. Also ich hab sie noch so gut in Erinnerung und alles war schön und fertig. Deckel drauf. Ja, naja. Können sie auch jetzt dann eher was zerstören als ja, aber sie können nicht mal was bei mir zerstören, sondern ja, ich höre mir sie dann vielleicht, wenn ich irgendwie zufällig auf ihrem Konzerten dann wieder bin, höre ich es mir an und unterhalte ich mich mit denen. Aber ich mache mir da jetzt keinen Kopf irgendwie so nach dem Motto irgendwie, eine Legende zerstört oder so ein Schwachsinn. Ja, du hörst die Bands eh nicht an, wie die Underparts. Wie waren die jetzt eigentlich? Ach ja, wie waren die eigentlich? Ich hab dem Sänger irgendwie dann besoffen im Kopf gesagt, der kann ja gerne mal bei hier an die Sendung vorbeikommen. Okay, also, dann bis demnächst, Herr Underpart, an dieser Stelle. Genau. Ja, freu mich schon. Also jetzt läuft ein Interview, das ich irgendwann mal stockbesoffen nach einem Konzert von Terrorgruppe, ein Kurzinterview und nur ein Ausschnitt von einem Interview. Ich habe da ganz viele Ausschnitte. Ich habe damals wie ein Irre, habe ich damals auf Konzerten Bands interviewt, als ich da ein neues... Als du diesen kleinen Rasierapparat hattest, ne? Genau, ja. Ja, ja, ja. Ja, mit dieser toten... Ist das Interview, obwohl es ein Kurzinterview oder nur ein Ausschnitt ist, ist es immer noch so lange, dass ich mir ein neues Getränk machen kann? Auf jeden Fall. Und danach lassen wir gleich dann Terrorgruppe-Lied laufen und ja, viel Spaß. Ja, dann kann ich auch noch. Da gibt es eine schöne Geschichte. Da war so ein Punkrocker bei Bamberg in so einem kleinen Ort haben wir gespielt. Und der war ganz ausgelassen bei uns vorne im Rumhüpfen und hat mir immer seinen Becher hingehalten. Und dann habe ich da in seinen Becher reingepinkelt. Und dann hat er das alles ausgetrunken vorne an der Bühne. Dann kam der hinterher nach der Show zu uns an. Und hat totale Riesenpredigten gehalten von nicht Fleisch essen. Und dann meinte Hachi nur, ja, du hast mal gerade die Pisse von jemandem getrunken, der nur bei McDonald's frisst. Du frisch bei McDonald's? Daraufhin wollte er uns dann irgendwie... Du frisch bei McDonald's? Natürlich nicht, aber wir wollten den Typen ja ärgern. Ja, ja, klar. Und daraufhin wollte er uns dann verprügeln und meinte, wir hätten jetzt Spielverbot in Bamberg und so, was für Arschgeigen wir werden. Thank you. Ja, die Aufnahme ist vom Bizarre Festival von 2000 gewesen. Also nicht das Interview. Das Interview ist irgendwann mit Mutes entstanden. Ja. Ja, Alex. Ja, ich habe jetzt diesmal ausgemacht übrigens. Nee, das heißt, nee, hast du nicht ausgemacht. Ich habe dir genau dran rumpopeln hören während dem Song. Aber ja, egal. Scheiß drauf. Ist passiert. Rumpopeln. Ja. Ich gebe da gleich popeln. Ja, ich wollte dir noch erzählen, mein erster Schultag heute. Ja, ja, genau. Ich habe ja vom Arbeitsamt einen Bildungsgutschein gespendiert bekommen. Das heißt, ich habe jetzt 3 Jahre lang, kann ich eine Ausbildung machen als Altenpfleger. Das Arbeitsamt bezahlt mich weiterhin fürstlich. Und ja, das war heute mein erster Schultag und es war sehr amüsant und sehr locker. Wie es halt so ist am ersten Schultag. Ne? Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Wir haben aber viel Zeit gehabt, uns gegenseitig kennenzulernen. Und dann hockst du halt da so rein in die Klasse, ne? Und ich habe ja irgendwie so Befürchtung gehabt, ich bin da der Älteste in dem ganzen Haufen. Aber ist nicht so. Pfeifedecke. Ja, die mit Abstand jüngste ist 18, aber die macht keine Umschulung, die macht halt eine normale Lehre. Und die Ältesten sind 53. Ja, so ordentlich eigentlich, so kurz vor der Rente. Und die sind dann ihr eigener bester Kunde, oder was? Nee, Quatsch. Das war ein Witz. Gibt's da eigentlich eine Obergrenze für Altenpflege? Nee, ich weiß nicht. Also ich habe mich da nicht so reingefuchst. Auf jeden Fall sind da schon Leute, die halt auch älter sind, wesentlich älter sind als ich. Und das hat mich doch sehr beruhigt. Und dann sitzt so ein Typ neben mir. Und dann dann erzählt, er kommt aus Wermelskirchen. Und das ist irgendwie so, was ich so 20, 30 Kilometer von Köln entfernt. Also der fährt dann jeden Tag irgendwie mit dem Auto irgendwie dann in die Schule. Im Gegensatz zu mir, der bloß irgendwie 10 Minuten braucht. Und ja, dann habe ich gemeint, ja, Wermelskirchen, da kenne ich eigentlich, da war ich schon mal, da kenne ich aber bloß einen Laden. Da meint er, ja, das IOZ Bahndamm vielleicht. Meine ich, ja. Ja, da bin ich Mitglied. Ja, IOZ Bahndamm für die Leute aus Mannheim, das ist ungefähr sowas wie Suits. Das habe ich mir jetzt echt fast gedacht. Ja, genau. IOZ, das genau. Klingt doch irgendwie so nach autonomem Jugendzentrum. Hm? Genau, der Typ ist ein Jahr älter. Könnte auch wie das AZ in Heidelberg gewesen sein und so. Genau, also für Leute, die halt nie aus der Gegend rauskommen und so. Ja, der Typ ist halt ein Jahr älter als ich, macht auch die Ausbildung, die Umschulung und... Ja, hat sogar den Justus gekannt, der auch jetzt letztens hier in der Sendung war, ne, von Kannibal Krach. Also da sieht man mal wieder, wie klein und schön die Welt ist. Ja, Wermelskirchen ist da. Irgendwie kennt jeder Wermelskirchen auch. Ja. Ja, das ist, ist halt ein phänomenal geiles IOZ. Riesengroßer Laden, wo oben sogar die Bands pennen können und passen auch ewig viele Leute rein, haben auch schon NoFX und was ich alles gespielt hat. Obwohl es voll auf dem Kaff ist, voll auf dem Dorf ist und man eigentlich fast nicht hinkommt, außer mit dem Bus, wenn man jetzt kein Auto hat. Mhm. Ja, das fand ich doch schon sehr positiv. Na gut, dann sind wir beruhigt, dass so ganz okay Kollegen, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden hast. Ja, oder Kollegen. Mit Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so viele Schnäpse trinken müssen, sofern sie deine Eingangsaufforderung befolgen. Genau. Ja, ich achte da sehr auf das leibliche Wohl der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage ja auch gern Leute, weil Leute ist ja, schließt ja alles beide ein. Aber du bist ja auch ein alter Radiofuchs. Ja. Das bin ja ich nicht. Ich meine, ich plapper hier frei Frank von der Leber weg. Und da rutschen mir dann Sachen raus. Du, ey. Puh. Ja. Und dann gibt's wieder böse Kommentare. Ja. Wobei, das hat aber ziemlich nachgelassen, ne? Gibt kaum mehr Kommentare irgendwie zu irgendwelchen Leuten. Ja, das ist so, dass. Oder schmeißt du oder löschst du die alle auf der Pogo-Radio-Seite? Ich müsste mal so einen Versuch machen. Vielleicht ist dieser Spam-Filter der neue irgendwie so streng, dass er eigentlich alle irgendwie als Spam markiert. Ich weiß es nicht. Ich müsste es selber mal ausprobieren. Aber ich denke mal, die wenigsten Leute treiben sich heutzutage noch im richtigen Web rum. Die sind alle nur noch auf Facebook. Und da ist dann vielleicht was los. Keine Ahnung. Ja, bist du nicht bei Facebook? Du bist doch bestimmt bei Facebook, oder? Ja, bin ich, ja. Und, geht's ab? Nee, Nee, also Pogo-Radio-technisch ist da eigentlich jetzt wenig los. Aber ich glaube, da muss man dann irgendwie dann schon irgendwie die Leute irgendwie in, wie sagt man dazu, so arg provozieren, dass sie sich genötigt fühlen, was zu schreiben. Meinst du? Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht schreiben auch Leute, ohne dass man sie nötigt, und schreiben dann viel zu viel, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. Was aber auch toll ist, ich meine, wir sind ja auch mit unserer Band irgendwie auf Facebook und da können die Leute ja immer dann irgendwie... gefällt mir drüben. Zum Beispiel bei irgendwelchen, naja, gefällt mir sowieso. Mhm. Aber dann auch irgendwie zusagen, ob sie auf Konzerte kommen und hin und her, und ich habe irgendwie das Gefühl, da wird auch sehr viel gelogen. Ach so, dass dann irgendwie alle kommen. Die gehen dann alle lieber auf Terrorgruppe oder. Ach so, dann steht dann da, es kommen 60 Leute auf euer Konzert, dabei sind es nur 20. Was heißt, dabei sind es nur 20? Ja, da haben 40 auf jeden Fall mal die Unwahrheit gesagt. Ja. Falschzeugnis wieder ihren Nächsten abgelegt. Nee, man soll auf Facebook auf jeden Fall nicht lügen. Nein. Nein. Das Internet lügt eh nie. Ja, genau. Und bestraft Lügen sofort. Ja, jetzt haben wir uns wieder total verbabbelt. Ich habe hier noch eine ganze Latte an tollen Liedern. Ja, ich hab ja kein, da ich ja jetzt leider nicht neben dir sitze und genau sehen kann, wie viele Minuten und Sekunden genau die Sendung noch geht, ja. Sie, die Aufzeichnung. Also ich habe hier die Welt, die von Braunschweig, die Atomuhr habe ich hier neben mir sitzen und die sagt jetzt mir, dass wir nur noch 5 Minuten haben. Echt? Ja, und du hast ja gemeint, Alter, wir sollen hier noch das tolle, geile Lied am Schluss spielen. Ja gut, das passt halt, aber ich möchte da nicht so weit reinreden. Spiel lieber ein paar Sachen, die noch keine Sau kennt und du auch dann kein schlechtes Gewissen haben musst, wenn dich Leute so toll bemustert haben, sei es mit Excel-Infos und so weiter und so fort, und du die unbedingt mal laufen lassen möchtest. Dann lass ich mal hier was Neues, was die Welt interessiert. Ja, vielleicht. Zwar die alte Schule Mastern, das ist auch eine Band aus Köln. Das ist sozusagen das Hauptprojekt von Mühlheim Asozial. Die Band, sagt ihr da, was ist? Ja, wahrscheinlich. Ja, die Mühlheim gegen Bullen. Ja, ja, genau. Die Band behauptet ja, die Mühlheim Asozial wäre eigentlich ihr Fun-Nebenprojekt. Und ihre Hauptband ist zum Teil, also es gibt noch eine andere Band, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, die heißt Alte Schule Masthorn, und das Lied hören wir jetzt uns an von ihrer nagelneuen Platte Was tun, und das heißt Einfach mitzumachen. Ja, sehr gerne, schon weil sehr kokett. So, es braucht eine Weile, weil da irgendwie, ja, ich mach nix, nee, du nicht, die Band hier wieder. Blende ich das Lied mal aus. Ich spiele es einfach in der nächsten Sendung nochmal. Ja, mach das. Die würden gut zur Front passen. Die sollen mal zusammen spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja, so dieses postpunkige, fehlfarbenähnliche. Ja, Casio. Dingenskirchen, ja, ist doch schön. Ja. Mir gefällt sowas. Ja, mir auch. Kann sowas gut hören. Ja, ich kann sowas auch sehr gut hören. Das war auch wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 4.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Ich bedanke mich beim Alex. dass er hier ist. Oh, ich danke dir. Es war mir ein großes Fest. Ja, wir können ja hier im, bei Punkrockers Radio wird die Sendung ja immer live gestreamt, montags. Da können wir ja noch ein bisschen weiter uns um Kopf und Kragen labern. Aber den Leuten bei Bermuda Funk muss ich jetzt auf jeden Fall gute Nacht sagen. Jetzt hören wir noch ein Lied. Ich sage auch gute Nacht. Gute Nacht und schlaft schön. Träumt süß. Ja, jetzt haben wir noch einen extra Wunsch vom Alex, nämlich ein Lied von Bad Brains, Send You No Flowers. Last song, Send You No Flowers. As if you know it.